Nie jemals eine Zeitung aufgeschlagen, sich in ein gutes Buch vertieft, Verwandten, Freunden einen Brief geschrieben. Analphabetentum. Die Welt ist klein.